Evola war ein großer Jung-Gegner, weil dieser gegen die Psychoanalyse war, die er als jüdisch bezeichnete. Eine Stellungnahme, mit der ich vollends übereinstimme. Als Einführungsschreiben hatte ich ihn von Wien aus mein ins Deutsche übersetzte Buch »Meine Begegnungen mit C.G. Jung und Hermann Hesse«, ein Titel, den der Schweizer Verlag dem Buch »El Circulo Hermetico«, der hermetische Kreis, gegeben hatte, zugesandt. Wie man weiß, beziehe ich mich in diesem Buch auf meine Unterredungen mit Professor Jung und Hermann Hesse. Evola empfing mich mit den Worten: »Ich habe Ihr Buch gelesen. Ihre Ansichten über Jung, die Sie darin enthüllen, waren mir wirklich unbekannt.« Danach ging er dazu über, mir sein wunderbares tantrisches Werk, die Metaphysik des Sexus, zu empfehlen. Es ist Jung, der uns mit seiner außerordentlichen Theorie der arischen und semitischen unbewussten Kollektive die Werkzeuge übergibt, die uns erlauben, den durch die zeitgenössische Wissenschaft abgearbeiteten Hirnen zu erklären und ihnen sozusagen diese alten Auffassungen zu übersetzen, auf die sich Weininger bezieht. Wir haben uns Jungs bedient, um zu versuchen, den esoterischen Hitlerismus zu durchdringen. Nun werden wir dies mit dem jüdischen Problem versuchen. Das Buch, das mich dazu führte, Jung kennenzulernen, war »Das Ich und das Unbewusste«, erschienen in Santiago 1936 im Verlag Cultura von Francisco Fuentes. Mit diesem Buch bin ich in die Antarktis gereist. Da es sich um eine sehr alte Ausgabe handelte, die noch nicht indiziert war, konnte man noch auf Seite 75 und in einer Fußnote folgende Behauptung Jungs finden: »Es ist müßig zu sagen, dass eine kollektive Orientierung in den anderen immer das Vorhandensein derselben kollektiven Psyche voraussetzt, unbewusster Kollektiv, und das bedeutet schon eine rücksichtslose Geringschätzung der individuellen Unterschiede wie anderer Unterschiede allgemeiner Art, die einschließlich in der kollektiven Psyche vorhanden sind. Wie zum Beispiel die Unterschiede der Rassen. So ist es ein unverzeihlicher Fehler, wenn wir die Ergebnisse einer jüdischen Psychologie für allgemeingültig halten. Es würde niemandem einfallen, die chinesische Psychologie als für uns gültig anzusehen. Der Vorwurf des Antisemitismus, den man mir wegen dieser Kritik machte, ist so töricht, wie mich eines Vorurteils gegen Chinesen zu bezichtigen. Gewiss, in einem vorherigen und niedrigeren Stadium der psychischen Entwicklung, als es noch unmöglich war, einen Unterschied zwischen den arischen, semitischen, hamitischen und mongolischen Denkweisen zu finden, haben alle menschlichen Rassen eine gemeinsame kollektive Psyche gehabt. Aber als man begann, eine rassische Unterscheidung festzustellen, traten auch wesentliche Unterschiede in der kollektiven Psyche auf. Aus diesem Grunde ist es uns nicht möglich, pauschal den Geist anderer Rassen auf unsere Denkweise, auf die arische, zu übertragen, ohne ihr empfindlich zu schaden, noch zu vermeiden, dass so viele Typen mit schwachem Instinkt die hinduistische Philosophie beispielsweise oder eine andere ähnliche verletzen. Trotz der sich entwickelnden Weltanschauung des Professor Jung, der an ein anderes vorheriges und niedrigeres Stadium glaubt, möglicherweise gab es dieses Stadium, doch war es ein zwischenzeitliches, eine Rückbildung, Produkt der großen Katastrophe, die Paradesha Hyperboreas zerstörte. So sind seine Erklärungen von ungeheurer Bedeutung. Wenn es einen Archetypus gibt, die platonische Voraussetzung Weiningers, der von außen her arbeitet, um sich in dieser Erdenwelt auszudrücken, wird er hier seinen Instrumenten, seinen Sonden und Robotern Gestalt geben müssen, genauso wie es heute jene tun, die ihre Erzeugnisse zum Mond, Mars und anderen Sternen schicken. Es sind Instrumente des Ausdrucks wie der Erkenntnis. Die Ähnlichkeit muss notgedrungen unvollkommen sein. Wie wir gesehen haben, gibt sich der Archetypus nicht nur durch einen, sondern durch mehrere zu erkennen, sodass es mehr als nur ein Ich ist. Wir. Aber, wie im Falle Hitlers, findet er nur in einem sein mächtigstes, strahlendstes Zentrum. Das Volk, die Rasse, bereitete diese Persönlichkeit, dieses Zentrum im Verlauf von Jahrhunderten vor. Im Falle des Juden wäre dies der erwartete Messias. Obwohl es, wie man dachte, gut sein könnte, dass im jüdischen unbewussten Kollektiv eine sichtbare Persönlichkeit nicht nötig sei und eine tausendköpfige Hydra ohne ein Zentrum oder eine allgegenwärtige Zentrale genüge. Wenn wir vom Archetypen sprechen, auch wenn dies von Jung stammt, gelangen wir zu einem undurchdringlichen Mysterium. In Wirklichkeit ist es ein Krieg, der große kosmische Krieg der Welten, was allein erklären könnte, dass diese vollkommen traditionellen Gesellschaften, das Hyperboreas, das goldene Zeitalter, verfallen und zu Ende gehen konnten. Jemand hat sie von außen her vernichtet, besser gesagt vom galaktischen Raum aus. Ein Archetypus, der danach seine geeignetsten Instrumente des Ausdrucks auf Erden suchen würde, sie hier auch aufbauend. Daher ist der Prozess nicht unumkehrbar. Wo er auch sein möge, alles könnte sich ändern. Weil die Entropie der Rückbildung zum Chaos geschlagen und vernichtet werden kann durch eine höhere Gewalt, Negentropie, erzeugt durch den gegnerischen hyperboreischen Archetypus, der weiter im Kampfe steht und das wieder zu erlangen, was er anscheinend verlor. Und das war die Absicht Hitlers. Der Avatar des hyperboreischen Archetypus im arischen unbewussten Kollektiv, die Rückkehr des goldenen Zeitalters und der vollkommenen Welt, die verloren war, zu versuchen. Was er auf irgendeine Weise mit einem Sieg in der Niederlage möglich gemacht hat. Nun ist es eine Frage der Zeit innerhalb der Zeit, denn diese Dinge, die von der Ewigkeit her bearbeitet werden, können hier nur mit der Zeit Früchte tragen.